Hallo und herzlich willkommen zur Aufnahme Nummer 58 zum Nerdfon. Ich bin Pascal Koschilke. Wir sind immer noch auf dem 30C3 und in der Reihenfolge, ich habe mir mal einen eingeladen, der Arno Katt. Hallo Markus. Hallo Pascal. Ja, an der Leitung Markus Niemitz sitzt mir gegenüber. Warum habe ich Markus eingeladen? Markus hat ein Buch geschrieben. Buchschreiber auf der 30C3. Worüber denn? Ich glaube, das ist schon insgesamt 1,5 Jahre her. Geht es um das Thema Clickjacking. Also kurz gesagt, wenn jemand auf etwas klickt und nicht weiß, worauf er klickt, ja, dann kann er zum Beispiel bei Facebook eine Nachricht erstellen, etwa wie ein BVB-Fan liked Schalke. Ja. Das kann okay. Den einen oder anderen dramatisch sein, aber... Aber ich sehe doch, ja, wo ich draufklicke, oder? Ich habe doch... Genau. Also du beschäftigst dich ja, klar, hört wieder Technik, IT-Sicherheit, ne? Richtig. Also im Grunde, du siehst doch, wo du draufklickst. Du hast eine Maus, klar, jeder hört eine Maus und Schlagfeld zeigt mit der Maus irgendwo drüber und sieht, oh, da ist ein Button, jetzt in deinem Beispiel, da steht drauf, so, ich bin BVB-Fan, ich will auf den Button draufklicken, wenn ich darauf klicke, dann bin ich BVB-Fan und like das Ganze. Worüber schreibst du dann da eben zu dem Thema? Was ist denn dahinter? Was ist denn Clickjacking dann in dem Fall? So in kurzen Zügen erklärt, um nicht allzu technisch zu werden. Ja. Also prinzipiell besucht man eine Seite des Angreifers, ja, wird da motiviert drauf zu klicken auf irgendein Element. Zum Beispiel sagt man, klicke auf diese Schaltfläche, um Smileys zu sehen, ja, oder irgendwelche Bilder von schönen Frauen. Ja. Das heißt also, ich habe erstmal so einen Eingang. Ja, also eine Motivation. Zum Beispiel eine Mail oder eine WhatsApp-Message, wo drin steht, oh, hier hast du schöne kleine Panda-Babys, ne? Oder ne? Klick da mal drauf. Genau, also man muss das Opfer motivieren, auf irgendwas zu klicken. Das ist das Ziel eigentlich erstmal. Okay. Um dann auf deine Seite zu kommen, die du natürlich, genau, so aussehen lässt, wie die Seite, wie sie sein soll zum Beispiel. Genau, man kann sich das so vorstellen, dass wenn man auf diese Schaltfläche klickt, eigentlich auf etwas klickt, was da drüber ist, aber unsichtbar für den Benutzer. Ja, und das ist das Wesentliche. Und das, was unsichtbar ist, könnte zum Beispiel der Like-Button von Facebook sein. Okay, das heißt, man kann etwas unsichtbar machen, aber trotzdem für den Mauszeiger klickbar machen. Genau richtig. Okay. Aber das Internet besteht ja aus Hyperlinks, aus Klicks. Alle, wie bewegen sich die Menschen im Internet, in ihrem Webbrowser? Durch Klicken. Keiner geht ja irgendwie mit Enter-Taste oder geht irgendwo hin mit der Tab-Taste. Die klicken ja irgendwelche Buttons mal mit der Maus und die sehen ja, worauf die kommen. Also ist man dann im Internet generell nicht mehr sicher oder weiß man nie, wo man hinkommt, wenn man irgendwo drauf klickt? Das kommt drauf an. Wenn ich jetzt eine Seite wie ARD oder Bild besuche, dann kann ich davon ausgehen, dass der Angreifer die wahrscheinlich nicht kontrolliert. Ja, und dann werde ich wahrscheinlich kein Opfer eines Clickjacking-Angriffs. Wenn ich allerdings Angreifer.de besuche oder irgendwie This is my favorite girlfriend, ja, dann könnte ich wahrscheinlich ein Opfer von Clickjacking werden. Oder anstatt ard.de auf die adr.de zum Beispiel. Zum Beispiel. So kleine Vertipper-Domains, die man sich so registriert, wo man, ja, weiß, ach, die kommen da aus Versehen mal auf die Seite drauf oder die achten da gar nicht drauf. Die URL extrem lang werden lassen, dass man ihn nicht mehr in der Browserzeile sehen kann, wo man nicht hinkommt. Ja, also Phishing-Seiten sind zum Beispiel eben perfekt dafür geeignet. Ja, okay. Das heißt also, Grund da reinzukommen sind Phishing-Mails. Okay, super. Da hast du ein Buch geschrieben über... Hast du allein geschrieben, das Buch darüber? Ja, das habe ich alleine geschrieben. Das hat insgesamt 4 Monate gedauert. Also tatsächlich 4 Monate am Stück. Ja. Wow. Und ist, ich glaube, 220 Seiten stark, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich habe es mir auch gekauft. Ich finde, ich kann das echt empfehlen. Also, danke. Markus hat es da echt super beschrieben. Titel ist Clickjacking und UI Redressing, ist das Buch. Amazon erhältlich unbedingt. Also wer tief einsteigen will und ein bisschen Angst haben will, was man eigentlich täglich falsch macht. Wenn man das Buch richtig liest, dann bekommt man doch Spiegel vorgesetzt, was man eigentlich doch falsch macht und wie blind man durchs Internet eigentlich stolpert, sage ich jetzt mal. Ja, das Schöne an dem Buch ist eben, dass man das als normaler Benutzer lesen kann, ja, oder auch als Administrator einer Webseite. Also man hat doch eben Gegenmaßnahmen an der Hand, was man tun kann, um sich dagegen zu schützen. Aber dafür wird eben erklärt, wie kann ich überhaupt angreifen. Ja, und man kann sich nur schützen, wenn man weiß, wie der Angreifer vorgeht. Normale Vorgehensweise, genau. Ja. Das heißt, verstehen, was das Problem ist und dann versuchen, das Thema sich anzunehmen und okay, also es ist ein bisschen kompliziert, das alles so hier in epischer Breite zu besprechen. Also kauft euch das Buch, das lohnt sich unbedingt. Gut, Weihnachten ist vorbei, aber im Osternest macht ihr das Buch auch ganz gut. Also es lohnt sich wirklich, kann ich empfehlen. Also wer sich mit der Materie beschäftigt, wenn er seine Mitarbeiter, zum Beispiel seine IT-Mitarbeiter oder Webseitenentwickler bisschen schulen möchte, ein bisschen sensibilisieren möchte zu dem Thema, unbedingt. Unbedingt, weil der Markt ist eh schon dünn genug mit Büchern über IT-Security. Und da steht das Buch als eines der wenigen hervor. Deutsch geschrieben, also es versteht auch jede Behörde in Deutschland, was dahinter steckt. Also kann ich wirklich empfehlen. UI Redressing und Click-Checking ist ein heißes Thema. Also klickt nicht, zusammenfassend kann man eigentlich sagen, klickt nicht auf jeden Link in der E-Mail drauf, du weißt ja nie, wo du hinkommst, ne? Das sowieso, ja. Also wenn man einen Link auf eine E-Mail klickt, dann könnte es kritisch werden. So gerade so die URL-Shortener sind ja ein tolles Thema. Ja, ne? Genau. URL-Shortener, glaube ich, da kann man noch einiges gut überschreiben, ne? Ja, könnte man sagen. Also ja. Die erlauben tatsächlich eine Vielzahl von Angriffen. Das ja. Ist wahr, ja. Also, kommt das Buch. Ich danke dir, Markus, dass du kurz Zeit gefunden hast, zwischen den Talks hier mal kurz dich vorzustellen. Und ich supporte mal das Buch. Markus, kauft das Buch von Markus Niemitz. Ich werde das hier noch verlinken. Wenn das Netz wieder stabil ist, habt ihr in den Shownotes nochmal, wo ihr drauf zugreifen könnt. Danke dir. Viel Spaß beim nächsten Talk. Was ist das Thema? Nächster Talk? Gute Frage. Ich bin noch etwas unentschlossen. Es gibt recht viele gute. Okay. Ja, vielleicht Überwachung, aber mal sehen. Also, auch die hier sind, können Sie nicht immer entscheiden, wo Sie hingehen sollen. So viel Auswahl. Kommt zum 30C3, wenn ihr noch nicht da seid. Tageskarten sind auch da. Kommt vorbei und Quatsch mit Leuten mit dabei. Einfach mal. Danke. Es lohnt sich. Ja. Danke dir fürs Mitmachen, Markus. Wir sehen uns gleich noch beim nächsten Talk. Und danke fürs Zuhören. Ja, gerne. Ciao. Tschüss.